Willst du auch noch Kaffee? Ja. Jamel liegt nur wenige Kilometer von der Ostseeküste entfernt, doch kaum ein Navigationsgerät führt dieses winzige Sackgassendorf zwischen Wismar und Grevesmühlen. Das Künstlerehepaar Lohmeier hat es dennoch vor 12 Jahren gefunden und lebt seitdem in dem ehemaligen Forsthaus. Dabei es ist, wenn man das Dorf betritt, auch ganz, ganz schnell zu bemerken und zu sehen einfach, dass es ein von Nazis dominiertes Dorf ist, weil die sich nicht entblöden, hier an jeder Ecke, an jeder Hauswand ihre Nazi-Insignien zu malen oder aufzustellen. Also es ist schon wirklich ein Freilichtmuseum geworden des Neonazitums, sagen wir mittlerweile. Da sind Wegweiser unter anderem für Adolf Hitlers Geburtsstadt Braunau. Auf Privathäusern und Grundstücken sieht man Runen, hier einen Kohlegrill in Form eines KZ-Verbrennungsofens da. Auf einer Garagenwand zwischen zwei völkisch anmutenden Malereien Dorfgemeinschaft Jamel, frei, sozial, national. In mindestens 7 der 10 Häuser würden Leute leben, die rechts bis rechtsextrem ticken. Im Mittelpunkt ein vorbestrafter Abrissunternehmer und Kopf der Neonazi-Szene, sagt Birgit Lohmeier. Herr Krüger, so heißt der berüchtigte Rechtsextreme hier im Dorf, hatte nämlich sich zwar ruhig verhalten in den Vorjahren, bevor wir herzogen, hatte aber eine Parteikarriere in der NPD angestrebt und das Dorf nach seinem Sinne umgestaltet. Er begann also hier Häuser aufzukaufen von Menschen, die entweder wegziehen wollten oder standen einige Gebäude schon lange leer und hat dort seine Gesinnungsgenossen einziehen lassen. Insofern war das eine Entwicklung, die wir jetzt natürlich einschätzen können als Parteistrategie, die wir damals, weil wir eben damals noch keine Experten für Rechtsextremismus waren, aber überhaupt nicht absehen konnten. Hallo. Oh ja, vielen Dank. War das neulich richtig, das Päckchen? Andere Jameler mochten keine Auskunft geben, nur die zuständige Postfrau. Naja, es ist eben, die Rechten sind hier angeblich und eigentlich stört mich das auch nicht. Ich sag ja, die Leute sind da alle nett und freundlich und kriegen Pakete und geht nicht ab. Also kein Ärger. Das können die Lohmeiers nicht behaupten, sind sie doch die einzigen Dorfbewohner, die sich offen gegen die braunen Siedler stellen. Schon lange würden sie gemobbt und mal mehr, mal weniger subtil bedroht, berichtet Horst Lohmeier. Also wir werden mit Anzeigen überschüttet, wird uns unheimlich viel Aufmerksamkeit zuteil, also dass die Kinder, wenn wir das Dorf verlassen, dann uns auch winken. Also die zeigen uns damit und da spüren wir auch, wir haben euch im Fokus. Vorige Woche brannte die 140 Quadratmeter große Scheune auf dem Jamler Forsthof ab. Die Feuerwehr konnte nur knapp verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus der Lohmeiers übergriff. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in alle Richtungen, schaut sich aber vor allem in der rechten Szene um. Dass der oder die Täter genau dort zu finden sind, das steht für Birgit Lohmeier derweil schon jetzt fest. Ich mag mich ungern in Köpfe von Neonazis reinbewegen, das ist mir zuwider. Aber es spricht schon eine gewisse Verzweiflung aus dieser Tat, finde ich. Wir scheinen anscheinend wirklich der Stachel im Fleisch der Nazis zu sein. Auch andere Menschen stört eine völkisch-nationalistische Nachbarschaft in ihren Orten erheblich. Zum Beispiel Lars Prahler aus Grevesmühlen, das überregional leider vor allem mit dem Nazi- und Rockertreff Tinghaus Schlagzeilen mache, wie er sagt. Das Tinghaus entstand vor rund 5 Jahren, nachdem ein Abrissunternehmen mitten im Gewerbegebiet eine Teilfläche des Betonwerkes gekauft hatte. Die Kommune wusste, dass der rechtsradikale Sven Krüger aus dem nahegelegenen Jamel dahinter steckt, stellte aber bei der Prüfung des Vorkaufsrechts schnell fest, dass ein Unternehmen in einem Industriegebiet an ein anderes Unternehmen veräußert hat. Und dieses andere Unternehmen beschäftigt sich mit Abbruch und insofern hatten wir keine konkrete Handhabe, nun davon auszugehen, dass dieser Kaufvertrag dazu führt, dass rechtsradikale Machenschaften dann zukünftig dort stattfinden werden. Der parteilose Stadtrat und Bauamtsleiter weiß, dass der Staat nicht einfach so Grundstücks- oder Immobiliengeschäfte von Menschen mit unliebsamer, aber nicht verbotener Gesinnung verhindern darf. Die Anwälte der rechten Szene kennen sich zudem gut aus und setzen oft wasserdichte Anträge auf. So auch, als Krüger wenig später die Grevesmühlener Immobilie ausbauen und umnutzen wollte. Büro- und Veranstaltungseinrichtungen sind in Industrie- und Gewerbegebieten nach Baunutzungsverordnung eben zulässig. Und wir haben in diesem Falle nicht die rechtliche Handhabe gefunden, um diese Umnutzung letztendlich verhindern zu können. Heute dient das Tinghaus als Wahlkreisbüro eines NPD-Landtagsabgeordneten, als Schulungszentrum, Konzertort und Treff zum Kneipenabend nur für Freunde und Sympathisanten, wie es auf der Facebook-Seite heißt. Wir ackern für Deutschland, steht auf dem Eingangsschild, am Dachgiebel, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Auf dem festungsartigen Gelände mit blickdichtem Bretterzaun, Stacheldraht, Kameras und riesiger Reichsflagge werden auch Kinderferienlager angeboten. Ende Juli löste die Polizei eines auf. Der Trend zu gezielten Immobilienkäufen hält seit Ende der 1990er Jahre an und geht nicht nur, aber besonders gut im Nordosten Deutschlands auf, wo sich kurz nach der Wende Neonazis aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bayern angesiedelt hatten. Das schreibt die Journalistin Andrea Röbke in ihrer gerade erschienenen Studie »Gefährlich verankert – rechtsextreme Graswurzelarbeit, Strategien und neue Netzwerke in Mecklenburg-Vorpommern«. Also Udo Pasteurs, der Fraktionschef der NPD in Mecklenburg-Vorpommern, hat zu diesem Zeitpunkt schon von nationalen Dörfern geredet, gepaart mit eigenen Wirtschaftsstrukturen. Das heißt, sie haben eigene Logistikunternehmen, sie haben eigene Handwerksfirmen dort, Bauunternehmer. Das heißt, wenn dort jemand sich ein verfallenes Gebäude kauft, kann er auch gleich auf Kameraden zurückgreifen, die dann auch die nötigen Arbeitskräfte und die Firmen haben. Wie auch bei Sven Krüger aus Jamel eben als Abbruchunternehmer, der dann auch sofort mit eingreift und hilft und unterstützt. Wir haben eben auch so viele wie zum Beispiel in Lipthen, wo die NPD das Hotel Stadt Hamburg, eine ehemalige Gaststätte, betreibt und dort jetzt ihren eigenen Sportverein gegründet hat, Jugendliche in Nahkampf ausbildet, das Programm für Ältere, für Frauen erweitert hat. Und dort werden eben diese antiquierten neonazistischen Lebensentwürfe dann tatsächlich auch umgesetzt. Zurück in dem Sackgassendorf Jamel, wo die zuständige Gemeinde inzwischen Bauland gekauft und somit dem privaten Markt entzogen hat. Niemand kann dort bauen, weder Nazis noch Nicht-Nazis, sagt Birgit Lohmeier. Sie und ihr Mann stehen nun nach dem Scheunenbrand unter Polizeischutz und bleiben dabei. Aus dem überwiegend braunen Dorf soll ein bunteres werden, zumindest am letzten Augustwochenende. Denn dann laden die Lohmeiers, wie jedes Jahr seit 2007, auf ihren Forsthof zum Open-Air-Festival Jamel rockt den Förster. Die Idee ist einfach, auch den Neonazis zu zeigen, dass es nicht ihr Dorf ist, sondern dass das ein öffentliches Dorf ist, wie jedes Dorf in Deutschland auch, und dass es hier eben tolerant zugeht.